blick ich umher in diese edle Kreise. Welch hohen Blick macht mein Herz erglühen. So viel der Helden tapfer Deut und Weise, ein stolzer Eichwald, herrlich frisch und grün. Und Gold und Tugendsam erblick ich Frauen lieblicher Blüten, düsterreicher Kran. Es wird erblickt und dunkel mir verschauen. Mein Lied verstummt vor solcher Anmutung. Da blick ich auf zu einem Mutterstern, der an dem Himmel, der mich blendet, steht. Es wärmet sich mein Geist aus jeder Ferne. Der liebe reinste Wesen.